Dann begrüße ich euch jetzt ganz herzlich hier im virtuellen Raum der ACC-Galerie Weimar und freue mich, dass einige Leute zusammengekommen sind, trotz des guten Wetters, zumindest in Halle, wo ich gerade hier moderierend sitze, braut sich nach einem schönen Sommertag gerade ein Unwetter zusammen. Insofern ist es für mich auch ja, schön, hier in einer überdachten Wohnung zu sitzen. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied des Bildungskollektivs und freue mich, dass ich heute den Vortrag von Marie-Anne Kohl über Meredith Monk anmoderieren kann. Bevor ich was zum Kontext dieser Veranstaltung sage, was zum technischen Ablauf, alle Leute, die hier ja in diesen Konferenzraum reingekommen sind, sind erstmal deaktiviert, was das eigene Mikrofon betrifft. Wir würden euch bitten, Mikrofone und Kameras während des Vortrags erstmal auszulassen, damit einfach ja sozusagen eine gute Verbindung für alle da ist, die hier zuhören möchten. In der Diskussion können dann gerne auch die Kameras aktiviert werden und es gibt dann auch die Möglichkeit, eben in die Diskussion zu kommen, entweder per Chat oder dann eben auch über die individuelle Mikrofonierung. Ich würde dann am Abschluss des Vortrages dann einfach auch nochmal was zum Ablauf der Diskussion sagen. Diese Veranstaltung ist die fünfte Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Reihe Kunstspektakel und Revolution. Kunstspektakel und Revolution, für die, die es noch nicht kennen, ist eine Veranstaltungsreihe, die seit 2009 jährlich in der ACC-Galerie in Weimar stattfindet. Es ist eine Kooperation des Bildungskollektivs und der ACC-Galerie und es ist eine Veranstaltungsreihe, die sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik auseinandersetzt. Der Ton ist leise, wurde hier gesagt. Ich versuche mich ein bisschen lauter zu machen. Vielleicht ist es jetzt besser. Ja. Das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik ist der grobe Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Jedes Jahr gibt es dann nochmal einen spezifischeren Fokus. In diesem Jahr ist der Fokus eine kritische Theorie des Hörens, eine Auseinandersetzung mit Musik, mit dem Hören, mit avantgardistischer, experimenteller Musik und am Ende dann auch mit verschiedenen Ausprägungen der Subkultur. Und in diesem Rahmen jetzt also Meredith Monk. Man kann sagen, dass es einen ersten Teil dieser Reihe in diesem Jahr gab. In dem ersten Teil war tatsächlich der Fokus eher eine philosophische Auseinandersetzung eben mit der kritischen Theorie des Hörens, was das Hören eben ja für eine Geltung hat im Sinnesapparat wie in der Philosophie. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, uns mit ja, einzelnen Protagonistinnen auseinanderzusetzen. Bei der letzten Veranstaltung ging es um Luigi Nono und heute eben um Meredith Monk. Warum die Auseinandersetzung mit Meredith Monk im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe? Wenn es in den ersten drei Vorträgen um eine kritische Theorie des Hörens ging, könnte man sagen, dass es heute komplementär zum Organ des Hörens um das Organ der Stimme geht. Marie-Anne Kohl schreibt in ihrer Dissertation über Meredith Monk: Die Stimme ist Körper. Damit unterscheidet sie sich von allen anderen Instrumenten, welche als Artefakte allemal vom Körper gespielt werden, während die Stimme selbst körperlich ist. Sie ist allerdings kein einzelnes, zu bestimmendes Organ, wie etwa das Auge, das sieht oder die Nase, die riecht. Es ist eine Vielzahl an Körperteilen, die an der Formierung der Stimme beteiligt sind, etwa der Kehlkopf, die Stimmlippen und Bänder, die Lungen, der Gaumen, die Zähne, die Lippen. Und erst durch körperliche Bewegung, die diese Körperteile aktivieren, wird ein Stimmklang hervorgebracht. Tatsächlich wird dieser erst im Körper der Hörenden in Klang übersetzt, wenn er als Schallwelle durch Haut und Ohren eindringt, Knöchelchen und Haarzellen in Bewegung versetzt. Damit entsteht die Stimme nicht nur körperlich, sondern sie berührt auch körperlich und löst dabei eine körperliche Reaktion aus. Also existiert sie erst im Ohr des oder der anderen. In welchem Verhältnis Hören und Stimme bei Meredith Monk stehen, darauf gibt Dietmar Dart einen Hinweis, der einmal geschrieben hat, wie Hegels ganze Philosophie darin besteht, den Gedanken dabei zu begleiten, wie er sich denkt, ist Monks ganzer Gesang so etwas wie das Ausstellen einer Stimme, die sich selbst beim Singen staunend zu hören vermag. Also wir werden heute vielleicht etwas darüber erfahren, in welchem Verhältnis und was für eine Reflexion das bei Meredith Monk ist in diesem Verhältnis von Hören und Stimme. Ist der Bezugspunkt der Auseinandersetzung die neue Musik, wie das ja in vielen Veranstaltungen dieser Reihe ist, dann lässt sich sagen, Meredith Monk ist mit ihren musikalischen Arbeiten selbst zunächst als neue Musik eingeordnet worden, zusammen mit Komponisten wie Terry Riley und Philip Glass. Das Stichwort ist da New Music New York. Allerdings, insbesondere die Fokussierung Monks auf die Körperlichkeit der Stimme, ist als eine Kritik des Zusammenhangs der neuen Musik zu verstehen, den sie als cool, abgeklärt und männlich wahrnahm. In diesem Sinne ist die heutige Veranstaltung also vielleicht eine innermusikalische Kritik der neuen Musik oder eine innerkünstlerische Kritik, wenn man eben berücksichtigt, dass Meredith Monk insbesondere mit ihrer erweiterten Stimmtechnik und mit ihrer vokalen Performance eben über den rein musikalischen Zusammenhang auch hinausgegangen ist. Marianne Kohl hat im Jahr 2015 ihre Dissertation vorgelegt. Der Titel ist Vokale Performancekunst als feministische Praxis, Meredith Monk und das künstlerische Kräftefeld in Downtown New York 1964 bis 1979. Ich halte es kurz in die Kamera, das Buch. Sie ist Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für Musiktheater an der Universität in Bayreuth. Schwerpunkte ihrer Forschung sind unter anderem eine Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen, das Musiktheater, Stimme und Performance oder auch die Weiterentwicklung einer Ontology nach Mark Fisher. Und eben die von mir genannte Dissertation über Meredith Monk ist der Grund, warum hier die Einladung im Rahmen dieser Reihe erfolgt ist. Und ich freue mich, dass Anne Kohl diese Einladung angenommen hat. So viel vielleicht erstmal der Vorrede, dann werde ich dir, Anne, das Wort übergeben. Mach selber meine Kamera erstmal aus und meld mich dann in der Diskussion wieder zurück. Ach so, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es werden in dem Vortrag auch Hörbeispiele folgen. Das heißt, insbesondere wenn es um die Hörbeispiele geht, lohnt es sich vielleicht dann auch Kopfhörer aufzusetzen, genau, um da den Klang zur vollen Geltung zu bringen. Soweit erstmal, danke. Ja, herzlichen Dank, Lukas, für die nette Vorrede und Anmoderation und auch Vorstellung meiner Person. Und herzlichen Dank auch an dich und an die ACC-Galerie für die Einladung. Bei so einem Titel wie Kunst, Spektakel und Revolution konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Das einfach als Rahmen finde ich schon mal total spannend. Inwiefern jetzt mein heutiger Beitrag genau die Punkte, die du angesprochen hast, bedienen wird, werden wir noch sehen. Aber wir haben ja hinterher genügend Zeit, das auch alles noch anzusprechen. Ich möchte Ihnen oder euch heute die Künstlerin und Musikerin Meredith Monk vorstellen und wie ihre körperlich bestimmte Arbeitsweise in einem Spannungsverhältnis zwischen individuellem und kollektiver Praxis mit ihren Kompositionsprozessen und Inhalten, vor allem in ihrer künstlerischen Anfängen in den 1960er und 70er Jahren, zusammenhängt. Ein Fokus bei ihrer Vorstellung lege ich zunächst darauf, wie sie eben sehr früh vom Tanz zum Gesang kam und von daher eine bestimmte Körperlichkeit von Anfang an ihrer Musik eingeschrieben ist. Ich werde dann anhand des Liederzyklus Our Lady of Late genauer auf Monks Vokalstil, ihre Vokalperformance eingehen, die eben ohne Partitur auskommt, und schließlich die Körperlichkeit von Monks Musik in feministische Kontexte einbetten, mit einem besonderen Blick auf die Idee der feministischen Community, die sich meines Erachtens in ihren Arbeitsprozessen, ihren Inhalten und ihrer Ästhetik niederschlägt. Aber zum Ersten, um einen ersten Klangeindruck zu bekommen, würde ich gerne mit einem kurzen Vokalstück von Monk einsteigen, dem Walking Song von ihrem 1997er Album Vulcano Songs. Es war die allererste Musik, die ich persönlich von Monk vor vielen Jahren gehört habe. Und ich erinnere mich noch daran, ja, wie mich die Intimität dieses Stücks sofort in den Bann gezogen hat. Und das möchte ich jetzt gern zum Einstieg mit Ihnen teilen. Und da hoffe ich mal, dass das jetzt gut funktioniert mit der Technik. Meredith Monk ist Komponistin, Vokalkünstlerin, Tänzerin, Choreografin, Performancekünstlerin, Filmemacherin, Regisseurin. Mal ein paar Bezeichnungen, um ihre künstlerische Tätigkeit ein wenig einzugrenzen. Sie gilt als Pionierin der vokalen Performancekunst, der sogenannten erweiterten Stimmtechniken oder auch von ortsspezifischen Arbeiten. Als sie in den 60er Jahren ihre ersten groß angelegten Musiktheater-Performances entwickelte, gab es für die genreübergreifende Bandbreite ihrer Arbeit keinen Namen. Inzwischen hat sich längst der Begriff der Performancekunst etabliert. Als eine deren frühen Vertreterin hat Monk diese neue Kunstform entscheidend mitgeprägt. In einer prominenten Anekdote brachte Monk mal ihre Beziehung zur Performancekunst selbst auf den Punkt. What I liked about the emergence of performance art in the mind of the public was that for the first time I could describe what I do to a cab driver in less than half an hour. Ihr Werkkorpus, wenn man so will, ist extrem umfangreich und interdisziplinär. Eine Großzahl ihrer Arbeiten sind multimedial, in denen sie Musik, Bewegung, Tanz, Licht, Film und Objekte in einem Gesamtkonzept zusammenfügt. Die Musik allerdings ist ihr zentrales künstlerisches Medium und die Stimme, wie schon gehört, ihr wichtigstes Instrument. So bildet den Kern ihres kompositorischen Schaffens ein umfangreiches Oeuvre an vokalen Solo- und Ensemblestücken. Ihre Vokalstücke hat sie stets von der eigenen Stimme ausgehend entwickelt und selbst, entweder allein oder im Ensemble, interpretiert. Sie sind stark von ihrem unverwechselbaren vokalen Individualstil geprägt. 1968 gründete Monk mit The House ihre eigene Performancegruppe, bestehend aus SchauspielerInnen, MusikerInnen, TänzerInnen, MalerInnen und WissenschaftlerInnen. 1978 gründete sie zusätzlich das Meredith Monk und Vocal Ensemble. Monk tritt nach wie vor als Sängerin auf, ja, nach einer nun fast 60-jährigen Bühnen- und Schaffenskarriere. Am 20. November letzten Jahres wurde Monk 78 Jahre alt und wie gesagt, sie steht immer noch auf der Bühne. Monks Musik, wir haben es gerade schon ansatzweise gehört, ist stilistisch oder genrebezogen kaum eindeutig zu kategorisieren. Ja, sie wurde mit vielen verglichen, mit Minimalismus, mit experimenteller Avantgarde, Jazzmusik, gregorianischen Chorälen, ritueller Musik, mit Folkmusik, sogar mit der seriellen Musik Arnold Schönbergs oder der Musik Karl-Heinz Stockhausens. All diese Vergleiche sind nachvollziehbar, Merkmale davon sind in ihrer Musik regelmäßig zu finden, aber sie ist keinen davon wirklich zuzuordnen. In den Zwischenräumen dieser vielfältigen Bezüge hat sie über die Zeit einen sehr spezifischen eigenen Stil generiert. Und die Eigenwilligkeit dieses Monk-Stils lässt sich eben nicht an einem einzelnen Merkmal festmachen. Zentral für all ihre Musik ist, wie gesagt, der Bezug zur menschlichen Stimme. Diese Entgrenzung der Genres und auch die Unmöglichkeit, ihre Musik klar der sogenannten Hoch- oder auch Popularmusik zuordnen zu können, ist typisch nicht nur für ihre Musik, sondern ganz typisch auch für die ganze New Yorker Downtown-Szene, in der sie in den 60er und 70er Jahren künstlerisch groß geworden ist. Als Monk 1964 direkt nach Beendigung ihres Studiums 22-jährig nach New York zog, wurde sie dort zunächst als Tänzerin und Choreografin wahrgenommen und bekannt, nachdem sie noch im selben Jahr Mitglied der später einflussreichen Judson Dance Company wurde. Das Judson Dance Theater ist sowohl für die Tanzgeschichte der USA und des postmodernen Tanzes an sich, sowie für die Geschichte feministischer Performancekunst von großer Bedeutung, als aber auch eben für Monks Etablierung in der Downtown-Szene. Eine lange Liste später prominenter KünstlerInnen lässt sich für diese Zeit bis Ende der 70er Jahre mit dem Namen Judson Church assoziieren. Darunter Yoko Ono, Carolee Schneemann, Lucinda Childs, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, Alan Kaprow, Lamonte Young oder eben auch Meredith Monk. Und bereits im Jahr ihrer Ankunft in Downtown zeigte Monk hier, sowie in anderen Downtown-Spielstätten, auch erste eigene Arbeiten. 1966 fand im Haus des Fluxus-Künstlers Dick Higgins eine Konzert-Performance-Abend statt, für den Meredith Monk gebeten wurde, einige Satie-Lieder beizutragen. Im Zuge der Vorbereitung hatte Monk eine Erfahrung, die sie später immer wieder als ihre Revelation, ja, als ihre Offenbarung beschreiben wird und die der Ausgangspunkt für sie wurde, mit ihrer Stimme zu experimentieren und ihre idiosynkratischen erweiterten Stimmtechniken zu entwickeln. Ausgehend also von einem Kontext, in dem sie als Choreografin und Tänzerin stark in körperliche künstlerische Arbeit eingebunden war. So brachte sie ihre Erfahrungen mit der Stimme sehr früh zum Zeitpunkt ihrer Revelation mit ihren Erfahrungen als Tänzerin in Verbindung. One day I had a revelatory moment and realized that I could work with my own voice the way that I had with my body. I had worked very hard to create a personal movement vocabulary and an idiosyncratic choreographic style from my own physical rhythms and impulses. That day at the piano, I saw that I could literally make a vocabulary build on my own vocal instrument. Die Flexibilität, die Monks Techniken der Stimme abverlangt, gründet in der ursprünglichen Orientierung am Körper und am Tanz und somit in der engen Verbindung zwischen Stimme und Tanz, die für Monks Vokaltechnik so bestimmt ist und am besten vielleicht in ihrem Ausspruch von der tanzenden Stimme, der Dancing Voice as flexible as a spine, zum Ausdruck kommt. Körper und Stimme wurden von Monk also von Anfang an zusammengedacht. I think of body and voice as one thing, I don't separate them. Teda Weber-Lux spricht daher bei Monk auch von der Körperstimme. Die Stimme wird geradezu zur Verlängerung des Körpers und wird als künstlerisches Material ebenso bearbeitet. Dieser körperbezogene Ansatz liegt Monks Vokalexperimenten und Techniken also zugrunde und wird auch später in der Ensemblearbeit ihren anderen SängerInnen abverlangt. Der körperliche Einsatz bezieht sich jedoch nicht allein auf die Umsetzung der vokalen Techniken, sondern ist bereits wesentlicher Bestandteil der Entstehungs- und Probenprozesse von Monks Musik. Für das Entwickeln sowie das Einstudieren ihrer Musik verwendet Monk kein Notenmaterial. Vielmehr komponiert sie die Stücke in einem Prozess des beständigen Ausprobierens des Materials, des Wiederholens, Aufnehmens, Anhörens, Umänderns, Neukombinierens und so weiter, bei dem auch die Ensemblemitglieder ihre Ideen mit einbringen können. Dies ist bereits ein körperlicher Prozess. Denn niemand hält sich am Notenpapier fest und versucht, eine exakte Tonfolge wiederzugeben. Vielmehr werden die Bewegungen der Stimme und der Arme und der Beine gleichzeitig erprobt. So wächst die Musik allmählich während des Probenprozesses, an dessen Anfang kein fertiges Werk steht und übrigens auch selten am Ende. Sie verwächst im Verlaufe des Prozesses mit den MusikerInnen und wird von deren Körpern direkt erinnert. Das Gedächtnis der MusikerInnen für Monks Musik sind also sie selbst, ihre Körper, ihre Muscle Memory. Monk spricht von daher von einer in the bone quality, ja, in den Knochenqualität ihrer Musik. Diese basiert auf einer Körpererinnerung und zwar einerseits auf einer individuellen, aber später im Kontext ihrer Ensemblearbeit auch auf einer gemeinschaftlichen, kollektiven Körpererinnerung. Im Archivkatalog der New York Public Library for the Performing Arts, in der Monks Vorlass aufbewahrt wird, steht Scores, also Partituren, have never been an important or common part of Monks' work process. Many of her vocal techniques are difficult to notate, and she rarely has proclaimed any of her musical works finished enough to be codified in the form of a score. Die Bedeutungslosigkeit verschriftlicher Partituren für Monks Musik ist meines Erachtens elementar. Schriftliche Partituren können unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Häufig gelten Partituren als zentral für den Kompositionsvorgang, in dem das Komponierte fixiert wird, damit auch wiederholbar und tradierbar wird. Das heißt, es kann über die Zeiten überliefert werden und es kann aufgrund spezifischer Konventionen der Lesbarkeit von anderen als dem Komponisten oder der Komponistin aufgeführt werden. Das heißt, Partituren dienen auch als Vermittlungs- und Kommunikationsmedium. Vor allem aber gelten Partituren manchen mit einem konservativeren, emphatischen Werkbegriff als das eigentliche Werk. Ihre Abwesenheit macht also Gräben auf. Fehlt eine solche schriftliche Fixierung, auf welcher Grundlage kann dann komponierte, das heißt nicht improvisierte, sondern vor dem Moment der Aufführung erdachte Musik zur Aufführung gebracht werden? Das ist eine sehr weitreichende Frage, ja, die sich nicht zuletzt dann ernsthaft stellt, wenn man beispielsweise populäre Musik oder nicht westliche Musik mit ins Blickfeld nimmt oder eine genderkritische oder postkoloniale Perspektive einnimmt. Diese Aspekte deuten auch eine weitere verstecktere Eigenschaft der schriftlichen Partitur an. Ihre Zugehörigkeit zu einer zur Hochkultur verabsolutierten westlichen Kunstmusik, die jahrhundertelang männlich dominiert war. Aber meine Frage war zunächst die nach einer anderen Grundlage für komponierte Musik als die der schriftlichen Partitur. Wie bereits angedeutet, möchte ich Ihnen mit Monk das musikalische Körpergedächtnis als eine solche Grundlage vorstellen, welches allerdings nicht allein als Erinnerungsmedium fungiert, sondern, wie bereits angedeutet, als konstitutiv in den Kompositionsprozess mit eingebunden verstanden werden sollte. Wenn Sie selbst ein Instrument spielen oder sich einen Berufsmusiker vor allem klassisch-westlicher Musik vorstellen, dann kennen Sie das. Ihr Körpergedächtnis ist für Sie elementarer Bestandteil des Musizierens. Ja, Sie haben es mit Noten zu tun, die Sie für sich in Musik übersetzen müssen, die Sie einstudieren. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass Sie die Musik in Ihre Pianistenfinger, Ihr Posaunistinnen-Zwerchfell oder Ihre Schlagzeugerinnenarme kriegen und im Moment der Aufführung nicht mehr daran denken, welche Noten Sie lesen, sondern Ihr Körper übernimmt. Ja, er erinnert sich und weiß, was er zu tun hat. Sie musizieren mit Ihrem Körpergedächtnis. Wenn ich nun sage, dass dieses Körpergedächtnis auch ein konstitutiver Teil des Kompositionsvorgangs sein kann, verweist diese doppelte Funktion unter anderem auf einen interessanten Aspekt, der sich in der Figur der oder des Vocal Composer Performer findet, also der Personalunion von Komponistin und Interpretin. Monk führt die Musik, die Vokalmusik, die sie komponiert, immer auch selbst auf. Eine wichtige Funktion der schriftlichen Partitur entfällt hier also schon mal, nämlich der Vermittlung. Die Vocal Composer Performerin muss für niemand anderen festhalten, was er oder sie zu musizieren hätte, denn sie führt die eigene Musik auf. Komponieren und Einstudieren passieren gewissermaßen simultan. Viele von Monks Arbeiten werfen grundsätzlich die Frage nach Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit einer Verschriftlichung auf. So auch Our Lady of Late von 1972, das erste durchkonzipierte Gesangskonzert, das von Monk komplett selbst und zwar für ihre eigene Stimme komponiert wurde. Hier zeichnen sich bereits wesentliche Merkmale von Monks typischem Vokalstil ab und ihre erweiterten Stimmtechniken zeigen sich schon weit ausgeprägt. Und aus diesem Gesangszyklus möchte ich einfach mal ein Stück vorspielen. Genau, das war der Titel Morning. Tatsächlich existiert für Our Lady of Late eine Skizze, die 1976 als Score in einer Zeitschrift abgedruckt wurde. Monk distanziert sich allerdings im Nachhinein von der Bezeichnung Partitur und gibt zu verstehen, dass es sich bei diesen Aufzeichnungen um Lead Sheets, also eher Blätter mit Anleitungen, handelt und sie damit besser als Erinnerungsstütze bzw. Improvisationsgrundlage zu verstehen sind. Our Lady of Late ist ein abstrakter Liederzyklus für Solostimme und Wasserglas, das haben wir gehört. Eigentlich komponiert als Auftrag des Tänzers und Choreografen William Dunas für ein neues Tanz-Solo. Ja, also auch hier sehen wir die Verbindung von Tanz und Gesang, von Monk dann aber auch aufgeführt als Solokonzert. Ihre Aufführung von Our Lady of Late trägt starke performative Züge. Monk sitzt in weißer Kleidung an einem kleinen runden Tisch, in dessen Mitte ein einzelnes Wasserglas steht, auf dem sie sich selbst begleitet. Ihr Blick ist durchgehend für die gesamte Dauer des Zyklus konzentriert auf die Tischplatte gerichtet. Das kontinuierliche Reiben der Glaskante mit dem Finger führt einen gleichmäßigen Ton, bewirkt eine periodische Schaukelbewegung des Körpers. Diese leichten Wippbewegungen des ganzen Körpers, die eintönige Begleitung, die Kleidung, die gleichbleibende konzentrierte Haltung und das Trinken aus dem Wasserglas sollen der Performance einen meditativen, rituellen Charakter verleihen. Die erwähnten Leadsheets zu den 16 Miniaturstücken von Our Lady of Late bestehen jeweils aus einer kurzen verbalen Anleitung für jedes Stück und einer einzelnen Akkulade mit einem System für die Stimme und einem System für den Glaston. Es handelt sich dabei um keine vollständige Notation des Stückes, sondern um einige Takte, in denen Tonhöhe, Melodieverlauf, Rhythmus, Akzentierung und Ähnliches angedeutet werden. Vokale Anleitungen präzisieren die Notation durch detailliertere Instruktionen hinsichtlich der Klangcharakteristik und Interpretation, des Melodieverlaufs, des Rhythmus und der technischen Klangproduktion. Und diese verbalen Anleitungen zeigen sich als sehr viel informativer, als eine musikalische Notation in diesem Falle sein könnte. Im Zentrum der Lieder, die wie fast immer in Monks Vokalmusik gänzlich ohne Worte auskommen, stehen die unterschiedlichen Generierungsprozesse, Klangfarben und Gestaltungsmöglichkeiten der Stimme. Monk betont die kontrastierenden Qualitäten im Zyklus. In jedem Lied konzentriert sie sich auf die Untersuchung einer bestimmten Stimmqualität, eines musikalischen Problems, eines technischen Aspekts, eines stimmlich repräsentier- bzw. konstruierbaren Charakters. Jedes Lied setzt sich zentral mit einem dieser vokalen Bereiche auseinander. Hören wir noch ein weiteres Beispiel aus dem Zyklus mit dem Titel Slide. Wie der Titel Slide bereits vermuten lässt, besteht Slide komplett aus Glissandi, die zu Beginn des Stückes sehr geradlinig sind und von sehr hohen Tönen der Kopfstimme in die Bruststimme der kleinen Oktave führen. Der Registerbruch ist als glottaler Schlag teilweise deutlich zu hören. Spätere Glissandi haben in hoher und mittlerer Lage mit immanenten Auf- und Abwärtsbewegungen spiralförmigen Charakter. Die Klangfarbe ist sehr klar und flach intoniert, die Stimme klingt natürlich. Die Glissandi haben unterschiedliche Tempi, die langsamen lassen sich passender als chromatische Schrittfolge bezeichnen und wirken wie Glissandi in Zeitlupe. Zum Ende hin werden die Phrasen tendenziell kürzer und die Glissandi schneller, wodurch das gefühlte Tempo erhöht wird. Die zentrale Idee von Slide ist das Ausloten von Extremlagen in der Höhe, der Tiefe und rund um den Registerbruch der Stimme. Im Liedsheet ist Slide eines der am stärksten ausformulierten Lieder des Zyklus. Es steht recht viel im Notentext, ja. Aber ich finde, dass sich hier im Schriftbild die Körperlichkeit der Stimmbewegung sehr stark abzeichnet. Ja, man sieht die Geste, die Bewegung, die die Stimme machen soll, mehr als dass man präzise Notenwerte, Tonhöhen oder Rhythmen entziffert. In Our Lady of Late begleitet Monk sich durchgehend auf einem einzelnen Wasserglas, auf dem sie einen stehenden Bordun spielt, dessen Tonhöhe sie durch das Abtrinken von etwas Flüssigkeit sukzessiv verändert. Dieser musikalische Aufbau, die Unterlegung der Gesangseinlage durch entweder einen einzelnen Halteton oder durch eine einfache repetitive Begleitung, beispielsweise von der Orgel, von Blockflöten, von einer Maultrommel, ist ein typisches Merkmal von Monks Musik. Auf Basis dieser stehenden Begleitung entfalten die Gesangsstimmen ihr sehr reduziertes Material. Das Durchdeklinieren der für das jeweilige Stück eingesetzten erweiterten Stimmtechniken, der melodischen oder rhythmischen Patterns, transformiert das häufig am Ausgangspunkt sehr einfache, reduzierte Material zu teils komplexen Gebilden, was vor allem bei den Ensemblestücken durch vielschichtiges Verschachteln zu rhythmisch komplexen, polyphonen Strukturen führt. Umgekehrt führt gelegentlich eine komplizierte Technik zu einer einfachen, wie aus einem Guss klingenden Melodie, wie bei dem Lied Hocket, welches die komplizierte Technik des Hocketos verfolgt, bei der die zwei Stimmen in raschem Wechsel einzelne Töne singen. Es intoniert immer nur eine der Stimmen, während die andere aussetzt, sodass eine wie von einer einzelnen Stimme gesungene Melodielinie erklingt. Das Material bei der Entwicklung von Monks Gesangsstücken ist zwar vorgegeben, sowie auch eine zeitliche Abfolge verabredet ist, die Umsetzung wird jedoch nicht streng fixiert. In jeder Aufführung verbleibt somit Spielraum für variable Abweichungen. Das ist eine musikalische Freiheit, die durch Monks Konzentration auf das Musikmachen eher gegeben ist, als sie durch die Vorgaben einer Partitur möglich wäre. In dem Zyklus Our Lady of Late zeigte sich Monk erstmals als Vocal Composer Performerin, die dank ihrer Personalunion von Komponistin und Interpretin keine schriftliche Partitur für die Vermittlung ihrer Musik braucht. Sie diese vielmehr mittels ihres eigenen Körpergedächtnisses komponiert und aufführt. Doch Monk reichte das Experimentieren mit der eigenen Stimme nicht. Von früh an war neben ihren Auftritten als Solistin die Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit, wie es sich bereits 1968 mit der Gründung ihres ersten Performance-Ensembles The House abzeichnete. Kommunikation und Vermittlung ihrer Ideen sind wichtiger Bestandteil ihrer künstlerischen, auch musikalischen Arbeit. Doch auch für ihre Ensemblearbeit zeigt sich, und das werden wir jetzt im Folgenden sehen, dass sie auch hier auf das Körpergedächtnis setzt. Und zwar sowohl auf das Individuelle jedes einzelnen Ensemblemitglieds als auch auf das kollektive Körpergedächtnis. 1978 gründete Monk zusätzlich das Meredith Monk und Vocal Ensemble. Dies geschah unter anderem, da sie dadurch eine Möglichkeit gegeben sah, über die Grenzen hinweggehen zu können, die ihr die Arbeit mit der eigenen, der einzelnen Stimme setzte. Die Arbeit mit einem Vokalensemble ermöglichte ihr, die Experimente und erweiterten Stimmtechniken, die sie anhand ihrer eigenen Stimme entwickelte, noch komplexer weiterzuführen. Als Vorläufer für die Gründung ihres Ensembles kann die Arbeit an ihrer Oper Quarry von 1976 verstanden werden, einem Musiktheater über die zyklische Beschaffenheit von Kriegen und Diktaturen, in der Monk die simultanen Aktionen von unterschiedlichen AkteurInnen in der Gleichzeitigkeit von Bildern, Tableaus und fragmentierten Szenen kontrastiert. Und da möchte ich gerade ein Video teilen, das muss ich ganz kurz suchen und finde es aber gerade leider nicht. Entschuldigung, das können wir vielleicht nachher nochmal nachholen. Genau, es ging einfach nur um visuellen und auditiven Eindruck von der Oper The Quarry. Worum es mir aber hier geht, ist, dass sie für diese Arbeit zum ersten Mal überhaupt ein Vorsingen organisiert hat, weil I work with a company of people who have very particular talents and wonderful personalities on stage and have incredible spirit. But for this work, I also wanted to work with people who could really sing. I was being held back in terms of what I could do vocally and even in terms of movement on some level. So I finally got the nerve to audition for this chorus. I auditioned 175 people for the best singers and dancers I could get. And I want to continue working with them. It gives me resources that I need for my own growth. Von den 27 Personen, die sie schließlich für den Chor auswählte, entschied sie sich für drei herausragende Sängerinnen, mit denen sie auch an der Ausarbeitung kleinerer Ensemblestücke arbeiten wollte. Andrea Goodman, Susan Camp und Monica Salem. Ihr neues Ensemble bestand also zunächst allein aus weiteren Frauenstimmen. Erst im folgenden Jahr würde sie für ihr bekanntes Stück Dolmen Music erstmalig auch mit Männerstimmen arbeiten. Monks solistische wie Ensemble-Karriere begann in den 1960er und 70er Jahren und somit in einer Zeit der großen sozialen Umbrüche, darunter die zweite Frauenbewegung. Ein Schwerpunkt derselben war der Kampf für die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen des Lebens, der damit die Lebensrealität von Frauen thematisierte und auf eine Veränderung bzw. auf alternative Entwürfe von Gesellschaft drängte. Die Etablierung von Frauenräumen sowie die Durchsetzung einer größeren sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe von Frauen waren damit zwei wichtige Themen des zeitgenössischen Feminismus. Vor diesem Hintergrund kann die Präsenz und Aktivität von Frauen in der aufkommenden Performancekunst sowohl als Strategie als auch als Auswirkung der zweiten Frauenbewegung verstanden werden. Diese auffällig große Präsenz von Frauen in der Performancekunst wird auch häufig damit argumentiert, dass diese nicht durch männlich dominierte Diskurse vorbestimmt war, wie etwa die Malerei oder neue Musik, und daher von Anfang an von Frauen mitdefiniert werden konnte. Ein wichtiger Punkt dabei war unter anderem, dass Frauen hier von Objekten zu Subjekten der Kunst wurden. Bei Monk, sowohl ihrer Person als auch ihre Kunst betreffend, findet sich weniger ein offen aktivistischer oder politischer Anspruch. Dennoch liegen ihren Arbeiten immer wieder ein implizierter und doch offensichtlich feministischer Ansatz zugrunde. Dies äußert sich unter anderem an der Konzeption von Alternativen von Frauengemeinschaften in ihrer Musiktheaterperformances. Die Alternative, das heißt bei ihr vor allem friedvolle Gemeinschaft, versucht Monk über die Stimme herzustellen, sowie über das gemeinsame Musikmachen. Die Idee der Community, vielleicht auch einer utopischen Gesellschaft oder Gemeinschaft unter Frauen, steht stark im Vordergrund. Eine Idee, die Monks künstlerische Praxis und Haltung prinzipiell zugrunde liegt. Wenn ich mit dem Ensemble arbeite, erzählt sie beispielsweise, dann ist das einfach eine totale Freude und totale Ekstase. Ich denke, in der Gruppenarbeit geht es darum, eine neue Art von Gemeinschaft zu bilden. Es geht um alternatives Verhalten. Das ist genauso wichtig wie die Musik. Also wenn du die Leute siehst, dann siehst du tatsächlich eine andere Möglichkeit menschlicher Natur verwirklicht. Und die Musik ist ein Teil davon. Du könntest die Musik nie machen, wenn du nicht diese Art von Verbindung hättest. Du würdest nie so klingen. Zitat Ende. Deborah Jovett ist der Meinung, in some sense all of Monk's work are about communities. Die Politologin Penny A. Weiss schrieb, Community is essential to feminist survival. Der Aufbau und die Pflege musikalischer Communities kann also als feministische Strategie für selbstbestimmte Repräsentationsformen oder auch als Entwürfe alternativer Gesellschaftsmodelle verstanden werden. Sie manifestieren sich beispielsweise in der Qualität, also der Art und Weise von Kollaborationen oder in den kommunizierten Inhalten oder selbst musikimmanent durch die Musik selbst. Während es in der sogenannten zweiten Frauenbewegung in den USA, also zu Beginn von Monks Karriere, stark um die Sichtbarkeit und Selbstbestimmung von Frauen ging, rückten auch Aspekte wie die gesellschaftliche Aufwertung von als weiblich gedachte Eigenschaften wie Gemeinschaftssinn, Emotionalität oder Fürsorge in den Fokus. Nun kann in einem derart identitätspolitisch gedachten Feminismus, ja, der Annahme besonderer weiblicher Eigenschaften, die Gefahr einer Verstetigung von Stereotypen, Zuschreibungen und von Essentialismen liegen. Allerdings war man sich dessen durchaus auch damals bewusst. So wurden derart als weiblich definierte Eigenschaften auch nicht immer als gegeben, als angeboren betrachtet, sondern durchaus so, dass Frauen in der Gesellschaft in Rollen mit diesen Eigenschaften hinein sozialisiert wurden. Also dazu erzogen wurden, in die Gemeinschaft, also für die Gemeinschaft zu sorgen und die emotionale Care-Arbeit, also Fürsorge im Privaten zu leisten. In der Betonung dieser Eigenschaften kann ein Aspekt der Grundlagen für das Bilden von solidarischen Frauengemeinschaften bzw. feministischen Communities gesehen werden. Zur gegenseitigen Unterstützung, auch für alternative Lebens- und Gesellschafts- oder Weltentwürfe. Allerdings ist eine Betonung dieser als traditionell weiblich gedachten Werte nur ein möglicher Aspekt für feministische Kollektive. Und sie wurden auch nie einhellig affirmativ aufgefasst, sondern wie gesagt häufig auch als patriarchal konstruierte Werte kritisiert und verworfen. Allemal bedurft es einer neuen Form von Community, die anders als alte, androzentrische und auf Klasse oder Herkunft basierende Community-Modelle integrativer und intersektional gedacht war. Neue Modelle, so stellt die Politologin Penny A. Weiss in ihrem 1995 erschienenen Buch Feminism and Community fest, und zwar sowohl rückblickend als auch als Bestandsaufnahme für ihre Zeit, Modelle mit einer feministischen Perspektive auf Community als Empowerment, als Liberation, Solidarity und als Commitment, somit als kämpferischer, politischer verstanden. Als bedeutsam für die feministische Politisierung von Community kann in den 1970er Jahren der Slogan der zweiten Frauenbewegung verstanden werden, das Private ist politisch, mit dem unter anderem darauf aufmerksam gemacht werden sollte, dass private Erfahrung von Frauen eine gesellschaftliche und damit eine kollektive und politische Dimension haben. Die Kunsthistorikerin Jane Walk arbeitet in ihrem Buch Radical Gestures, Feminism and Performance Art in North America, das feministische Konzept des Politischen, das aus dem Persönlichen hervorgeht und mit dem Persönlichen verschmilzt, als Grundlage der feministischen Kunst heraus. Die Betonung des Persönlichen sei allerdings nicht mit isoliertem Individualismus zu verwechseln. Im Gegenteil, um sich zu politisieren, mussten Künstlerinnen gegen den Mythos des individualistischen Künstlergenies in der Kunstwelt ankämpfen und ein politisches Bewusstsein für die unterschiedliche Stellung der Frau in der Gesellschaft entwickeln. Wie anderswo in der Frauenbewegung musste dieses Bewusstsein im Kontext von Gruppen und Gemeinschaften in Communities entwickelt werden. Und WOC gibt Hinweise auf eine Art proto-feministische Arbeit, die bereits Mitte der 60er Jahre im Zusammenhang mit der kulturellen Community im Greenwich Village in New York entstand. Eine Community, die WOC als eine lebendige Heterotopie versteht, die ziemlich offen für die Teilnahme von Frauen war. Und der Ort, der dafür zum Mittelpunkt wurde, war die Judson Memorial Church. Elena Heiss bringt das Gemeinschaftsgefühl auf den Punkt. Moving in trust with your community, where you could also eat and fall down with someone catching you, it was a motto of Judson Church and it became the motto of the art community. Eines der bis heute bekanntesten Kollektive in der Judson Church war das Judson Dance Theater, zu dem, wie anfangs erläutert, Mitte der 1960er Jahre auch Meredith Monk gehörte. Entschuldigung, ich verhaspel mich, ich trinke mal lieber was. Was hat Monks Musik nun mit dem Aufbau feministischer Communities zu tun? Monk hat sich öfters explizit dazu geäußert, dass sie sich nicht explizit als feministische Künstlerin versteht, dass sie aber sehr wohl verstehe, warum ihre Arbeit auf diese Weise rezipiert wird. In ihren musiktheatralen Werken setzt sie sich häufig mit ihrer weiblichen, auch mit ihrer jüdischen Identität auseinander, allerdings stets implizit, ja, eher subkutan. Und ihre lesbische Identität spielt quasi nie eine Rolle. Wir begegnen in ihrer Arbeit beispielsweise keiner romantischen Liebe unter Frauen, sehr wohl aber der freundschaftlichen, solidarischen Liebe unter Frauen. Auch arbeitete Monk nie explizit in einem Kollektiv, außer eben sehr früh in der Judson Dance Company, sondern im Grunde als Einzelkünstlerin unter ihrem Namen, die anstatt Teil eines Kollektivs zu sein, zwei Ensembles gründete. 68 The House und 78 das Meredith Monk und Vocal Ensemble, welches zu Beginn nur aus Frauen bestand und mit denen sie ihre eigene künstlerische Praxis weiterentwickeln und weitergeben wollte. Dieses Entwickeln und Weitergeben geschieht nicht am Schreibtisch, auf dem Papier, sondern in gemeinsamen Arbeitsprozessen, die aktiv, die körperlich sind. In ihrer Praxis des gemeinsamen Musizierens und Singens lässt sich also eine Art des Community Building festmachen. Monk ist immer von einer World Vocal Family ausgegangen, der sie durch ihre Arbeit auf die Spur geht und sie zusammenbringt. Monks tiefgreifender Gemeinschaftssinn wird also aus einem musikalischen Selbstverständnis gespeist, speist aber auch wieder in ihre musikalische Arbeit ein. Und im Folgenden möchte ich jetzt konkreter auf zwei Wege des musikalischen Community Building bei Monk eingehen, dem Kreieren von Frauengemeinschaften oder Gemeinschaften mit starken weiblichen Protagonistinnen in ihren musiktheatralen Werken, ja, das wäre so auf Handlungs- und Inhaltsebene, und dem Weitergeben ihrer individuellen Vokalpraxis in eine kollektive Praxis und damit dem Aktivieren eines kollektiven Körpergedächtnisses. Die Hauptfiguren in Monks Musiktheaterstücken sind fast immer weiblich. Aktive Mädchen oder Frauen stehen im Mittelpunkt der Handlung. Sie sind häufig Heldinnen, Reisende, Visionärinnen oder Entdeckerinnen, wie in ihren Opern Atlas, Vessel, Education of the Girl Child oder auch Quarry. Diese Figuren implizieren einerseits die problematischen, der androzentrischen Prinzipien des sonst stets männlich konnotierten Helden, Genies oder dem autonomen kartesianischen Subjekt. Sie können aber auch im Kontext einer feministischen Neudefinition dieser Prinzipien in den 70er Jahren als Heroinism, Heldinnentum, verstanden werden. In ihren Erzählungen thematisiert Monk anhand ihrer Frauenfiguren, wie gesagt, durchaus diese Aspekte, Heldinnentum als Autonomie, Genie und Selbstständigkeit von Frauen, aber sie durchbricht traditionelle Erzählweisen der Singularität und Geschlossenheit mittels ihrer Praxisform. Eine wichtige Technik hierfür ist Monks nicht-lineare Erzählweise. Zwar haben ihre Musiktheater-Performances erkennbare Themen, aber es handelt sich nie um eindeutige Geschichten, die von A nach B erzählt werden. Und auch ihre Figuren sind archetypische, mythische, von persönlichen Erfahrungen der Darstellenden durchdrungene Charaktere, die keine fixen, eindeutigen Identitäten repräsentieren. Vielmehr bleiben sie assoziativ, uneindeutig und wandelbar. Ein interessantes Beispiel hierfür ist ihr zweiteiliges Education of the Girl Child, 1973 in New York uraufgeführt, in dem Monk aus unterschiedlichen Perspektiven archetypische Frauengeschichten behandelt. Der zweite Teil von Education of the Girl Child besteht aus einem rund 10-minütigen Solo, in dem Monk sich nach und nach von einer alten in eine junge Frau verwandelt. Diese Verwandlung stellt Monk durch ihre Stimme und ihre Choreografie mit dem Musiktitel Biography dar. Der erste Teil von Education of the Girl Child stellt eine Gemeinschaft von 6 archetypischen Frauenfiguren vor. A female version of the Knights of King Arthur's Round Table, a heroic matriarchy of ancient women, wie Monk sie nennt, oder auch a tribe of women. Die Idee der Community, vielleicht auch einer utopischen Gesellschaft oder Gemeinschaft unter Frauen, steht hier stark im Vordergrund. Die Frauen im ersten Teil von Education of the Girl Child durchwandern gemeinsam unterschiedliche Lebensphasen und bilden dabei eine eingeschworene Gemeinschaft. Zu Beginn des Stücks sitzen sie gemeinsam an einem Tisch. Sie vermitteln dabei das Gefühl von Freundschaft und Gemeinschaft, auch von einer gewissen Häuslichkeit, indem sie essen und Geschichten miteinander teilen. Jetzt bin ich schon ein Bild weiter hier. Zu einem anderen Zeitpunkt sitzen die Frauen beisammen und stapeln Backsteine. Und bei diesem Bild, so erzählt Monk, dachte sie an eine Gruppe von Philosophinnen, wie sie zusammensitzen und philosophische Ideen diskutieren. Und ganz bewusst bricht sie damit mit einem geschlechterstereotypen Bild. Sie spricht von einer Socrates anstatt von einem Socrates und betont, but they were women, because I think there were women philosophers. Wissen und Weisheit und die gemeinsame Teilhabe an diesen Ressourcen sind weitere Themen von Education of a Girl Child. Es gibt zum Beispiel die Figur der Ahnen, die den anderen Frauen ihre Weisheit weiterreicht. Sie tut dies mit einer sehr eigenwilligen, gepressten und klagenden Stimme und durch große, an die anderen Frauen gerichtete Armbewegungen und Gesten. Monk kommentiert, and again, I think it's a very female way to pass wisdom down by your body. Ja, die Weitergabe von Wissen durch den Körper. Nicht nur auf der Bühne, auch jenseits dieser, stellte die Gruppe von Education of the Girl Child eine Art Gemeinschaft dar. Die Frauen, die neben Monk auf der Bühne erschienen, waren alle Mitglieder ihres Ensembles The House. Lenny Harrison, Monica Mosley, Coco Pichelis, Lee Nagrin und Blondell Cummings. Die Persönlichkeit dieser Frauen spielten eine große Rolle bei der Entstehung von Education of the Girl Child. Wie Monk hervorhebt, the interior richness of each performer contributes to the making of sequences and I want the audience to have a profound relationship with their female personality. In enger Zusammenarbeit während des Proben- und Entstehungsprozesses von Education of a Girl Child entwickelte Monk auf Basis der Persönlichkeiten ihrer Darstellerinnen die archetypischen und mythischen Charaktere, welche die Ensemblemitglieder eher als Erweiterung ihrer selbst anstatt als fiktive Charaktere verstanden. Und durch die Integration autobiografischer Bezüge der Darstellerinnen in das Stück findet zudem eine Verzahnung von Alltag und Leben statt, ja, also dem alten avantgardistischen Diktum von Verbindung Alltag und Leben. So werden die Frauen in Education of the Girl Child einerseits als Individuen vorgestellt, stehen als Archetypen jedoch gleichzeitig für eine kollektive Identität. In einer Szene beispielsweise, in der sie gemeinsam den Titel Traveling Song tänzerisch und sängerisch interpretieren, trägt jede der Frauen einen einzelnen Gegenstand, der sowohl für sie selbst als auch für eine kollektive Idee steht. Lenny Harrison beispielsweise schwingt eine Sense, die einerseits auf die Farm verweist, auf der sie aufgewachsen ist, andererseits Assoziation von autarkem, ländlichen Leben weckt. Monk selbst trägt ein Haus über ihrem Kopf, das sowohl auf sie persönlich als Gründerin und Leiterin ihres Ensembles The House verweist, als auch auf das städtische Leben in Downtown. Während die Bilder, Tableaus, Szenen, Bewegungen und Charaktere in Education of the Girl Child stark an die Lebenserfahrung ihrer Darstellerinnen angelehnt sind, sollen damit eben keine existierenden Mythen oder kollektiv erinnerten Geschichten aufgegriffen werden. Vielmehr werden durch ungewohnte Rekombination persönliche Mythen kreiert. Marianne Goldberg befand, Girl Child by Juxtaposing Cultural Symbols in New Ways Reshaped Traditional Identities of Women. Ähnlich wie in anderen Arbeiten wird hier eine utopische Gesellschaft vorgestellt im Sinne einer friedlichen, kooperativen und harmonischen Gemeinschaftlichkeit. Bei Monk bestehen diese Gemeinschaften aus Gruppen starker Individuen, zumeist Frauen, deren soziale Beziehungen, so schreibt es Sally Baines, nicht eindeutig, deren emotionale Verbindungen dafür umso deutlicher sind. Monks Frauenfiguren der Visionärin, Heldin oder Erforscherin ersetzen zum einen einen männlich dominierten Typus mit weiblicher Personage. Zudem bieten Monks Frauenfiguren, zumal in den 70er Jahren, neue, positivere Repräsentationen von und Identifikationsmöglichkeiten für Frauen. Figuren wie die Göttin oder die Ahnen verweisen eher auf zeitgenössische Matriarchatskonzepte, wie sie ab den 70er Jahren in einer feministischen Kunstpraxis thematisiert wurden, um, so Sally Baines, die Notwendigkeit gynozentrischer Perspektiven zu betonen. Baines interpretiert Monks Sensibilität für eine kooperative, harmonische Gemeinschaftlichkeit, wie sie beispielsweise in Education of the Girl Child kreiert wird, als Reflexion der Ideen der 60er und 70er Jahre. Ähnlich würde auch ich sagen, dass Monks Frauenfiguren sowie ihre Betonung des urmenschlichen, emotionalen und intuitiven an die gesellschaftlichen Gegenentwürfe des radikalen Feminismus der zweiten Frauenbewegung erinnern, an Utopien von alternativen, weiblich dominierten Formen des Zusammenlebens, die sich unter anderem legitimieren über die Berufung auf und Aufwertung von angeblich urweiblichen Fähigkeiten wie Emotionalität, Fürsorglichkeit, Friedlichkeit, Naturverbundenheit und Gemeinschaft. Aus dieser Perspektivierung können Monks Frauenfiguren und ihre Weiblichkeitskonstruktionen im Kontext eines identitätspolitischen feministischen Ansatzes gelesen werden. Eines Ansatzes, dessen Implikationen und Wirkmächtigkeiten wir im Anschluss gerne diskutieren können. In den 60er Jahren begann Meredith Monk mit ihrer Stimme zu experimentieren, ähnlich wie sie bis dato mit ihrem Körper im Tanzbereich experimentiert hatte. Über fast ein Jahrzehnt entwickelte sie ihren idiosynkratischen Vokalstil zunächst allein mit ihrer eigenen Stimme. In den 70er Jahren begann sie dann, ihren Vokalstil auch mit anderen zu erarbeiten, um so musikalisch komplexer werden zu können, aber auch, weil sie in der gemeinsamen Arbeit an der Stimme eine ganz besondere Form der Gemeinschaft und eine Form von alternativem Verhalten verwirklicht sah. So entwickelte sie auf Basis ihrer Stimmexperimente neue Vokalstücke in den Proben gemeinsam mit anderen SängerInnen oder aber sie nahm Stücke, die sie bereits solistisch aufgeführt hatte und erprobte sie nun in einer Gruppe. Ein Beispiel für diesen Transfer oder auch die Wechselwirkung von Individualstil und kollektiver Praxis ist der Musiktitel Tablet. Monk hatte Tablet 1974 zunächst als Solo konzipiert und erweiterte es 1976 in ein Trio mit Klavier- und Blockflötenbegleitung. Die Erweiterung auf mehrere Stimmen bedeutete für sie eine neue Komplexität in der Dichte des musikalischen Materials. Nach der Bearbeitung war Tablet für Monk die erste Komposition mit drei gleichwertig komplexen Stimmen. In der Videoaufnahme eines Benefizkonzerts in The Kitchen, bei dem Monk Tablet gemeinsam mit Andrea Goodman und Monica Solem als Konzert aufführte, ist zu sehen, wie die drei sich gemeinsam um das Klavier gruppieren. Monk fordert das Publikum im hinteren Teil des Saals dazu auf, aufzustehen, um die Gesichter der Performerinnen zu sehen, da dies wichtig sei für die ganze Performance. Und diese Aufforderung und die räumliche Anordnung führen eine besondere Art der Beziehung und Nähe der drei Frauen vor, auch indem unter anderem eine häusliche bzw. private Form des gemeinsamen Musizierens suggeriert wird. Und jetzt möchte ich gerne kurz Musik aus Tablet einspielen. Das ist jetzt ein anderes Video, als welches ich gerade erwähnt habe. Und da das fast 20 Minuten geht, werde ich einfach durch die Musik mal ein bisschen durchklicken. Einfach damit Sie einen Eindruck bekommen. So, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen da drin rumgesprungen, aber es ist einfach, dass Sie so ein paar unterschiedliche Höreindrücke bekommen. Das spezifische Zusammenspiel der Stimmen bei Tablet ist in vielen Aspekten mit dem im gut 20 Jahre später entstandenen Walking Song vergleichbar, den wir eingangs gehört haben, wenngleich die beiden Lieder ja völlig unterschiedlich klingen. Aber im Ablauf des Stückes wird das musikalische Material, das typischerweise aus einzelnen Patterns besteht, die auf einzelnen vokalmusikalischen Gedanken, wie einer bestimmten Vokaltechnik, Klangfärbung, melodischen oder rhythmischen Phrase basieren, von einer Stimme an die nächste weitergegeben. Die anderen Stimmen greifen das Material auf, wiederholen und transformieren es und singen simultan ihre jeweils eigene individuelle Version in Annäherung und gleichzeitig Abgrenzung voneinander. Durch diese teils minimalen Verschiebungen und Veränderungen entstehen hochkomplexe, polyphone und polymetrische Schichtungen. Die Verschachtelung der Phrasen ist teilweise so eng, dass die Stimmen dabei in einer Art Einheit verschmelzen, die jedoch nie unisono ist, sondern stets jeder individuellen Stimme ihren Raum lässt. Durch diese Verschachtelung und dadurch, dass die Stimmen aufeinander eingehen, ja, einander antworten, ohne sich lediglich zu imitieren, entsteht eine intensive Kommunikation und Intimität. Die Verbindung der drei Frauen, ihre unterschiedlichen Charaktere und Kommunikationsformen wird durch die Verbindung ihrer Stimmen hergestellt. Erin Biederson hört »A variety of female archetypes and characteristics. The women create a sense of intimacy and strength in unity and friendship.« Diese Nähe unter den Frauen wird musikalisch hergestellt durch ein Weiterreichen, Teilen und gemeinsamem Variieren bestimmter erweiterter Stimmtechniken, unterschiedlicher melodischer oder rhythmischer Patterns, durch eine auf die Tonhöhe bezogene Nähe im gleichen Registerbereich oder durch das Einfallen in einen Konversationsmodus in einer fiktiven, jedoch von ihnen geteilten Sprache. So kreieren sie mittels ihrer Stimmen musikalisch eine freundschaftliche, empathische, auf Nähe und Kommunikation beruhende Gemeinschaft. Cilli Bain zieht in den interpretatorisch offenen, emotionalen Communities, die Monk in ihren Arbeiten evoziert, eine potenziell feministische Utopie, gedacht nicht als politische oder moralische Patentlösung, sondern als Vorschlag dafür, was sein könnte. Diese Art, in der die Stimmen aufeinander bezogen und ineinander verschachtelt werden und so eine musikalische Nähe und Community herstellen, ist sehr ähnlich auch in dem zuvor gehörten zweistimmigen Walking Song präsent. Die hergestellte Nähe ist meines Erachtens dort noch intensiver durch die sehr gehauchten, extrem intimen Klangfarben der beiden Stimmen. Abschließend möchte ich gerne mit einem weiteren Beispiel, Panda Chant 2, die Beziehung von Gemeinschaft und musikalischem Körpergedächtnis in Monks Arbeit beleuchten. Und da hoffe ich, dass das jetzt genau mit dem Video auch funktioniert. Genau, ich beziehe mich im Folgenden auf eigene Erfahrungen aus einem Workshop bei Meredith Monk in Paris 2010. Aber zunächst, Panda Chant ist ein Teil aus der Oper The Games, a Science Fiction Opera, die 1984 an der Schaubühne in West-Berlin uraufgeführt wurde. Und nochmal, Monks Musik entsteht ja prinzipiell nicht auf dem Notenpapier, nicht als Idee außerhalb des klingenden oder des eigentlichen Musikmachens. Ensemble und Musik wachsen und verwachsen laut Monk während der Probenprozesse derart miteinander, dass die Musik direkt in den Körpern der MusikerInnen und durch sie entsteht, ja, durch sie erinnert ist. Die Fixierung, die die Verschriftlichung bedeutet, läuft ihrer Idee von Musik als Musikmachen entgegen. In einer Verschriftlichung sieht sie die verbleibende Entscheidungsautonomie, die Improvisations- und Reaktionsmöglichkeiten der Aufführenden in der Live-Performance gefährdet. Panda Chant 2 oder Panda Chant 2 ist hierfür ein aufschlussreiches Beispiel. Als sie auf Drängen des Verlags Boosey & Hawkes einwilligt, im Nachhinein eine Chorpartitur für Panda Chant 2 zu schreiben, da ist sie. Sieht sie sich genau mit dem Problem konfrontiert, eine Form der Verschriftlichung zu finden, die genügend Offenheit für die Interpretation bietet und die gewisse gewünschte Flexibilität im Miteinander musizieren widerspiegeln kann. Ja, und bezeichnenderweise wird in der Partitur selbst auf eine Begleit-CD und auf eine Videoaufnahme einer Aufführung als Hilfsmedien zur Einstudierung insbesondere auch der Bewegungsabläufe, die ja zu dem Lied dazugehören, verweisen. Im Sommer 2010 hatte ich, wie gesagt, die Gelegenheit, an einem Tanz- und Gesangsworkshop bei Meredith Monk teilzunehmen. Und während dieses Workshops wurde das Stück Panda Chant 2, ähnlich wie hier in diesem Workshop, einstudiert. Ohne Partitur. Zunächst wurde gemeinsam das Grundmotiv erarbeitet. Nach und nach wurden einzelne Stimmgruppen ausgekoppelt, die dem Grundmotiv ein jeweils eigenes, bis zum Ende des Stückes zu wiederholendes Motiv hinzufügten. Und der Aufbau des Stückes als sukzessive Verschachtelung einzelner Pattern lässt Rückschlüsse auf den Entstehungsprozess zu. Ja, das Auftauchen und Etablieren immer wieder neuer Motive, in die mehrere SängerInnen einsteigen können, trägt noch den Charakter einer Improvisation, auch wenn diese inzwischen kompositorisch festgelegt sind. Ohne je eine Note gesehen zu haben, hat auch die Pariser Workshop-Gruppe spätestens beim Wiederholen am zweiten Tag das Stück Panda Chant 2 memoriert, und zwar mit dem Körper, mit den Muskeln, mit den Knochen, die einzelnen Stimmen, die Bewegungen, die Pattern sowie deren möglichen Verschränkungen untereinander sind im Körpergedächtnis gespeichert. Diese Form der Erinnerungskultur eröffnet meines Erachtens auch neue Potenziale in Bezug auf die Frage nach der Überlieferung von Musik als Praxis im Generellen, insbesondere angesichts der Verwerfung der Partitur als in diesem Falle weniger geeignetem Erinnerungsmedium. Seit geraumer Zeit macht sich Meredith Monk konkret Gedanken über Tradierungsmöglichkeiten ihrer eigenen Musik, und in dieser Hinsicht erweisen sich Workshops als alles andere als nebensächlich. Ja, vielmehr stellen sie eine moderne Form der mündlichen Überlieferung dar. Eine Überlieferung also nicht in schriftlicher Form, sondern in Form des Körpergedächtnisses. Vielen Dank. Damit wäre ich fertig.